Damals habe ich darüber gespottet. Jetzt aber will ich Ihnen sagen, dass ich diese jugendlichen, hitzigen, ersten Schreibversuche über alles liebe, gewissermaßen als Amateur liebe. Rauch, Nebel, eine Saite erklingt im Nebel. Ihr Artikel ist absurd und fantastisch. Aber in ihm vibriert eine solche Aufrichtigkeit, in ihm spricht ein jugendlicher und unbestechlicher Stolz, es ist in ihm die Kühnheit der Verzweiflung. Es ist ein unheimlicher Artikel. Aber das ist gut. Ja. Als ich Ihren Artikel gelesen hatte, legte ich ihn beiseite, und als ich ihn beiseite legte, dachte ich schon damals, nun, von diesem Menschen wird man noch hören. Ja, sagen Sie selbst, wie sollte man sich da nicht nach all diesen Voraussetzungen von dem, was später geschah, mitreißen lassen? Sage ich denn jetzt etwas? Behaupte ich denn jetzt etwas? Ich wurde damals aufmerksam. Was steckt dahinter, fragte ich mich. Eigentlich doch nichts. Das heißt, so gut wie nichts und vielleicht im höchsten Grade nichts. Ja, und es gehört sich doch auch nicht für mich, den Untersuchungsrichter, in keiner Weise mich so mitreißen zu lassen. Ich habe ja noch den Nikolai und den mit Beweisen. Egal, wie man darüber denkt, aber es sind halt Beweise. Und er kommt mir wiederum mit seiner Psychologie. Ich muss mich auch mit ihm beschäftigen, denn es geht hier um Leben und Tod. Wozu erkläre ich Ihnen das jetzt alles? Damit Sie es wissen und mich mit Ihrem Verstand und Herzen nicht verurteilen wegen meines damaligen bösartigen Benehmens. Es war nicht böse gemeint. Ich sage es aufrichtig. Glauben Sie etwa, dass ich damals keine Hausdurchsuchung bei Ihnen vorgenommen hätte? Doch. Doch, das ist geschehen. Die wurde vorgenommen, als Sie hier krank im Bett lagen. Es geschah nicht offiziell und nicht von mir persönlich, aber jedenfalls wurde sie vorgenommen. Bis aufs letzte Haar wurde bei Ihnen in der Wohnung alles, sogar nach frischen Spuren untersucht. Aber umsonst. Da dachte ich, jetzt wird dieser Mensch zu dir kommen, von selbst und sehr bald zu dir kommen. Wenn er schuldig ist, wird er unbedingt kommen. Ein anderer würde nicht kommen, dieser aber unbedingt. Und erinnern Sie sich, wie Rasumichin sich im Eifer Ihnen gegenüber verplapperte? Das war absichtlich so eingefädelt, um Sie aufzuregen. Und darum haben wir auch absichtlich das Gerücht verbreitet, damit er sich Ihnen gegenüber verplappere. Denn Rasumichin ist ein Mensch, der seiner Entrüstung Luft machen muss. Samjotow war zuerst nur Ihr Zorn und Ihre offene Kühnheit aufgefallen. Wie kann man denn auch in einem Restaurant so plötzlich herausplatzen, »Ich bin der Mörder«? Das ist allzu kühn, allzu dreist. Und wenn er schuldig ist, dachte ich, so ist das ein furchtbarer Gegner. Das habe ich damals gleich gedacht. So wartete ich denn auf Sie, wartete mit rasender Ungeduld.